Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell, vor 50 Jahren. DDR-Christen unter Spionageverdacht. Der Kirchenkampf der SED. Eine Sendung von Michael Kuhlmann. Der 10. Mai 1952 ist ein kalter und windiger Sonntag. Die Mikrofone des DDR-Rundfunks stehen an diesem Tag in der drittgrößten Stadt Sachsens. Aus Chemnitz, der Stadt, die auf ein Benediktinerkloster des 12. Jahrhunderts zurückgeht, wird an diesem Tag Karl-Marx-Stadt. DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl findet dafür, neben der offiziellen, noch eine eigene Begründung. Die Benediktinermönche leben hier nicht mehr. Das Einzige, was von ihnen noch zeugt und wirkt, ist der alte Benediktiner-Schnaps. Der Schnaps ist gut, aber selbst dieser Benediktiner-Schnaps wird hier nicht mehr gebraucht. Hier leben keine Benediktiner, hier leben Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, hier leben Marxisten. Mag Grotewohl seine Zuhörer erheitern, für Hunderttausende im Arbeiter- und Bauernstaat haben Pointen wie diese einen bedrohlichen Beigeschmack. Seit Monaten nämlich steht die Kirche in der DDR unter Druck. Für den Berliner Bischof Otto Dibelius ist diese DDR von Beginn an ein antichristlicher Staat. Gegenwärtig bedrückt uns mehr als alles andere die Sorge, dass das Staatsgebilde, das um uns herum entsteht, so viel von den Zügen zeigt, denen in der nationalsozialistischen Zeit unser Widerstand um Gottes Willen gegolten hatte. Gewalt, die über alles Recht hinweggeht, innere Unwahrhaftigkeit und Feindschaft gegen das Evangelium. So hatte es schon Jahre zuvor in einer Kanzelabkündigung geheißen. Vor Augen hatte Dibelius dabei besonders den Terror der berüchtigten Abteilung K5 der Volkspolizei, Vorläuferin der späteren Staatssicherheit. Dabei hatte die SED gegenüber Christen zunächst Toleranz demonstriert. Getreu dem Ulbrichtschen Motto, dass alles zumindest demokratisch aussehen müsse, hatten die Kirchen in den ersten Nachkriegsjahren relativ frei agieren können. Das schlug sich sogar in der DDR-Gesetzgebung nieder. Neben den demokratischen Rechten des Bürgers behandelt unsere demokratische Verfassung auch die Rechte der Religion und der Religionsgemeinschaften. Im Artikel 41 heißt es: Jeder Bürger genießt volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsausübung steht unter dem Schutz der Republik. Dieses Entgegenkommen war freilich vor allem taktisch motiviert. Damals, um 1950, waren die Kirchen im Osten noch eine gesellschaftliche Kraft, mit der man rechnen musste. Eine Kraft, der die SED allerdings nicht nur Zuckerbrot hinhielt, sondern der sie auch die Peitsche zeigen konnte. Sie tat das auf dem dritten Parteitag im Juli 1950. Die Aufgabe übernahm der damalige FDJ-Chef Erich Honecker. Denn Staat und Kirche wetteiferten vor allem um die junge Generation. So nahm Honecker die kirchliche Jugendarbeit ins Visier. Im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik stürzte sich bei der Entwicklung ihrer verbrecherischen Propaganda vor allem auf reaktionäre Geistliche, die im Gegensatz zum Interesse der Kirche, den Interessen und dem Wollen von 100.000 jungen Christen ihr hohes Amt missbrauchen. Die ganze Wut dieser Kreise richtet sich gegen den wachsenden Einfluss der freien deutschen Jugend und ihrer jungen Pioniere. Honecker hätte es treffender umgekehrt ausgedrückt. Denn trotz aller Abwerbeversuche blieben zehntausende Jugendliche den Kirchen treu. Am wichtigsten war im traditionell protestantischen Osten die Arbeit der evangelischen Kirche und ihrer jungen Gemeinden. Und wie der Staatssekretär des MFS Erich Mielke im November 1952 feststellte, begannen diese Gemeinden sogar anzuwachsen, auf über 100.000 Mitglieder. Die junge Gemeinde ist in letzter Zeit stark in Erscheinung getreten und zeigt eine rege Aktivität. Besonders aktive Gruppen führen Vortragsreisen durch, die das Ziel verfolgen, möglichst große Kreise unter den Jugendlichen anzusprechen und für eine reaktionäre Tätigkeit zu gewinnen. Es ist der jungen Gemeinde gelungen, innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von 50% Mitgliedern zu erhalten. Auch andere Gruppen hatten regen Zulauf. Die katholische Pfarrjugend etwa zählte 1952 über 30.000 Mitglieder. Resonanz verzeichneten ferner die Studentengemeinden an den Universitäten und das Evangelische Jungmännerwerk. Der frühere Oberkirchenrat Professor Harald Schulze im Rückblick. Das Treffen der Jungs auf dem Petersberg bei Halle jedes Jahr zur Himmelfahrt hatte 2000 bis 4000 Teilnehmer. Zur Bibelstunde, wohlgemerkt zur Bibelstunde, kamen mehrere hundert Studenten wöchentlich in Leipzig oder in Halle zusammen. Vergleichbares hatte die FDJ nicht zu bieten. Obwohl der Staatsjugendverband sich mühte, mit Sport, Zeltlagern und der Inszenierung eines so wörtlich frohen Jugendlebens den Kirchen nachzueifern. Doch von einem Monopol bei der Jugendarbeit konnte die FDJ nur träumen. Erich Mielke musste alarmiert feststellen: Einen besonders starken Einfluss besitzt die junge Gemeinde an den Oberschulen. Es gibt Schulen, wo 70-80% der Schüler Mitglieder dieser Organisation sind. Es wurde festgestellt, dass gerade diese Oberschüler Diskussionen in die Schulen hineintragen, die sich gegen die Maßnahmen der Regierung richten. Im Januar 1953 schlägt die Partei zurück. In einem ersten Schritt bekommt jede Oberschule einen hauptamtlichen FDJ-Sekretär. Und am 27. Januar schnüren Politbüro und FDJ hinter verschlossenen Türen ein ganzes Maßnahmenpaket. Die Repressalien entfalten sich gleich auf mehreren Ebenen. Als publizistische Speerspitze agiert dabei das FDJ-Organ Junge Welt. Es erweist sich, dass die heuchlerisch mit christlichem Schein verbrämte junge Gemeinde direkt durch die amerikanischen Agenten und Spionagezentralen angeleitet wird. Der christliche Glaube vieler junger Menschen wird durch eine geschickt aufgebaute religiöse Staffage missbraucht, um sie gegen die Deutsche Demokratische Republik aufzuhetzen. Die Hintermänner und Leiter der jungen Gemeinde wollen in unserer Republik ein gleiches System des Terrors aufrichten wie in Westdeutschland. Dieser Artikel vom 1. April ist nur der Höhepunkt einer monatelangen Kampagne. Kirchliche Zeitungen werden parallel dazu verboten. Die Blockparteien, auch die CDU, werden energisch auf Kurs gebracht. Vor allem aber geraten die Gemeindeglieder an der Basis ins Fadenkreuz. Viele sind parallel Mitglieder der jungen Gemeinde und der FDJ. Die 18-jährige Roswitha Hinz aus Kalbe an der Saale etwa. Ihr droht der Ausschluss aus der Staatsjugend. Offiziell verfügt ihn aber nicht etwa der FDJ-Sekretär, sondern die Mitschüler in einem regelrechten Tribunal. Ich spüre das richtig noch, die Atmosphäre, keiner sagt einen Ton und die wollten natürlich alle nicht. Ne? Und dann bin ich schließlich aufgestanden und habe meinen FDJ-Ausweis genommen, habe den vorne also auf den Tisch gepackt und habe gesagt, bitte, ich will gar nicht mehr dazu gehören, ne? Und bin rausgegangen. Nur Tage später wird Roswitha Hinz von den versammelten Lehrern und Mitschülern von der Schule gewiesen. Eines von über 3000 Beispielen. Auch die 15-jährige Dorothea Musil aus Köthen muss solche Erfahrungen machen. Eines Tages hatten wir eine große Versammlung von der gesamten Oberschule, alle Klassen. Und da wurde eine Resolution verfasst gegen die junge Gemeinde und Studentengemeinde. Und wir waren ein paar, die dagegen aufstanden. Und wir wurden natürlich gezählt, wurden mit Namen. Und das war erstaunlich. Ein paar hatten sie nicht erfasst, meine Schwester damit. Und der Direktor saß ein Stückchen hinter uns. Und er hat doch tatsächlich meine Schwester nicht verraten. Das muss man wirklich mal zu Ehren auch von solchen Menschen sagen, dass es da sehr Anständige drunter gab. Sie durfte ihr Abitur machen und ich flog von der Schule. Dorotheas Mitschüler und Lehrer gehen ihr dabei konsequent aus dem Wege. Keiner hat je ein Wort über den Rausschmiss verloren. Anders hat es immerhin Roswitha Hinz erlebt. Vorher kamen die Lehrer zu mir, natürlich auch die Klassenkameraden, und so, Mensch, du Roswitha, das tut uns so leid, wir wollen das nicht, aber uns ist angedroht worden, wir dürfen das Abitur auch nicht machen und die Schule hat also sozusagen ganz schlimme Konsequenzen davon zu tragen, wenn wir das nicht machen. Und naja, jedenfalls haben die das beschlossen und das war einen Tag vor mündlichen Abitur. Mögen sich die meisten Christen den FDJ-Schikanen widersetzen, manche Kirchenleitung sieht ihre Standhaftigkeit mit Unbehagen. Denn die junge Gemeinde könnte der SED den Vorwand liefern, die Kirche insgesamt in die Zange zu nehmen. Besonders der Thüringer Bischof Moritz Mitzenheim schreckt vor dem Staatsterror zurück. Ihm bereiten die Studentengemeinden Kopfschmerzen. Als Ausweg will er diese Gruppen auflösen und die Studenten in die konventionellen örtlichen Gemeinden eingliedern. Eine Idee, die sich so schnell allerdings nicht mehr umsetzen lässt. Die SED verfolgt dieselbe Taktik wie an den Oberschulen. Sie nimmt einzelne Christen ins Visier, statuiert an ihnen Exempel. An Studenten, aber auch an Pfarrern. Besonders hart trifft es den Hallenser Studentenpfarrer Johannes Hamel. Hamel hat sich mit seiner Regimekritik seit Jahren Feinde gemacht, nicht nur in der SED. Auch der parteitreuen Universitätsspitze ist da ein Dorn im Auge. Rektor Leo Stern regt offen Sanktionen gegen Hamel an. Auf einer Zugfahrt im Februar schlägt die Staatsmacht zu. Hinter mir war ein kleiner Mann da und als ich gesagt hatte, fahr gerade nach Erfurt, löste er sich aus der Warteschlange und ging weg und ich dachte, das ist der, der dich verhaftet. Und als der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, kam er in das Abteil und sagte, sind Sie Herr Hamel? Ich sage, ja, Kriminalpolizei, ich muss Sie leider verhaften. Die Polizei bringt Hamel zurück nach Halle, in die berüchtigte Haftanstalt des MFS. Damit ist der unbequemste Studentenpfarrer in der DDR ausgeschaltet. Der heute pensionierte Pfarrer Martin Kramer gehörte damals zu Hamels Gemeinde. Die Studentengemeinde war natürlich geschockt durch die Verhaftung ihres Pfarrers. Es wurde dann sehr schnell ein anderer Pfarrer, Pfarrer Gutjahr, aus der Nähe von Halle, aus Polleben, beauftragt, 2 Tage in der Woche in Halle zu sein. Er war Mittwoch und Donnerstag dort und hat auf diese Weise das aufgefangen und den Studenten einen Rückhalt gegeben. Hamel selbst sitzt 5 Monate in den Gefängnissen von Halle und Berlin und erlebt während dieser Zeit insgesamt 90 Verhöre, meist in der Nacht und stundenlang. Die Repressalien im Lande nehmen derweil immer mehr an Schärfe zu. Bischof Otto Dibelius sendet Ende April ein Rundschreiben an alle jungen Gemeinden in der DDR. Freilich ist es nicht mehr als ein Trostbrief. Gegen die Diktatur wirklich zur Wehr setzen kann sich die Kirche nicht. Es ist nun so weit gekommen, dass Gottesdienste durch Mitglieder der Freien Deutschen Jugend gestört worden sind, dass man jungen Pionieren sagt, sie dürften die Christenlehre nicht besuchen, dass man große kirchliche Anstalten wegnimmt und dass die Zahl der Verhaftungen von Pfarrern, Diakonissen, Katecheten und anderen kirchlichen Mitarbeitern dauernd steigt. Hier hilft kein Beschönigen und kein Vertuschen. Ein neuer Kampf gegen die Kirche ist da. Kirchenkampf. Ein Wort, das düstere Erinnerungen weckt an den Naziterror gegen Geistliche und Gemeinden. DDR-Ministerpräsident Grote wohl freilich umreißt die Zeitläufte grundsätzlich anders. Bei uns gibt es keinen Kirchenkampf. Wir wollen jeden nach seiner Fasson selig werden lassen. Ist das ein Kirchenkampf, wenn wir dieser Kirche jährlich 900.000 Mark schenken, damit sie ihre zertrümmerten Kirchen wieder aufbauen kann? Wer hier von Kirchenkampf redet, der will nur unser Volk durcheinander hetzen. Die ostdeutschen Christen selbst wissen es zu dieser Zeit besser. Zwar sind Übergriffe auf Gottesdienste und Gebetskreise Einzelfälle geblieben, aber schon der gewohnte Religionsunterricht in den Schulen wird massiv eingeschränkt. Die von Grote wohl beschworenen staatlichen Zahlungen fließen immer spärlicher. Ihre Steuern müssen die Kirchen selbst eintreiben. Und nicht einmal das können sie in Ruhe. Die heute 79-jährige Margot Bazinge war damals Sekretärin im Kirchengemeindeamt in Leipzig. Eines Vormittags war großer Tumult und da war also ein LKW vorgefahren mit vielleicht so 20 jungen Männern. Und die hatten sicher den Auftrag, Volkszorn zu spielen und stürmten in diesen Raum rein, in dem also tagsüber die Angestellten des Kirchensteueramtes um einen großen Tisch in der Mitte saßen und arbeiteten. Die Mitarbeiter mussten die Hände auf den Tisch legen und durften sich nicht rühren. Und die räumten dann alle Schränke aus diese und nahmen alle Akten mit, luden die auf den LKW und waren also dann schnell verschwunden wieder. Das Ganze hatte vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Auch die Pressekampagne wird schärfer. Zur Feder greifen dabei keineswegs nur professionelle Journalisten. Dorothea Musil über ein Beispiel aus Köthen. Dann wurden Artikel von eigenen Schülern in der Zeitung verfasst mit dem Titel, den werde ich nie vergessen, wir fordern die sofortige Entfernung republiksfeindlicher Elemente. Und darunter waren eigene Schüler, unter anderem immer, einen Namen vergesse ich nie, Peter Schicke, der nach dem Abitur dann sofort nach Westen abgehauen ist. Zunächst allerdings gehen andere in den Westen. Seit dem Herbst 1952 schon rollt eine Fluchtwelle. Besonders Menschen aus bürgerlichen Schichten verlassen die DDR. Nun gesellen sich junge Christen und ihre Familien hinzu. Dr. Wolfgang Tischner, Historiker an der Universität Leipzig. Grob geschätzt würde ich vermuten, dass fast die Hälfte der Jugendlichen, die, das ist aber wie gesagt eine Schätzung, das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich würde fast vermuten, dass fast die Hälfte der Jugendlichen, die von der Schule relegiert werden, dass die in den Westen gehen. Die SED freilich glaubt, diesen Aderlass verschmerzen zu können. Auch wenn Teile der geistigen Elite gehen, der Partei ist etwas anderes wichtig. Sie glaubt, nun endlich Weichen stellen zu können. Weichen für den Weg in die stalinistische Gesellschaft. Mit diesem Glauben steht sie freilich allein. Denn einen Josef Stalin gibt es nicht mehr. Und die neue sowjetische Führung hat schon im April offenes Unbehagen über den Kirchenkampf der SED geäußert. Anfang Juni fahren Ulbricht, Grotewohl und ihr Mitstreiter Fred Oelsner nach Moskau. Und hier redet das KPdSU-Politbüro Klartext. Die politische und ideologische Arbeit, geführt unter Lenkung der SED, entspricht nicht den Aufgaben der Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik. Ulbricht und seine Genossen werden angewiesen, den Kirchenkampf sofort zu beenden. Sie tun das freilich erst eine Woche später. Und sie tun es geschickt. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland druckt ein Kommuniqué, nachdem sich Staat und Kirche auf einen Kompromiss einigen. Alles sieht so aus, als habe sich die Kirche ins Boot ziehen lassen. Und Otto Grotewohl liefert auf einer Kundgebung in Ostberlin eine Begründung nach. Der Partei sei es um Verständigung gegangen. Nicht so sehr mit der Kirche in der DDR, sondern mit dem Klassenfeind im Westen. Der Verständigung dient es auch, dass die Regierung angeordnet hat, alle im Zusammenhang mit der Überprüfung der Oberschüler und der Diskussion über die Tätigkeit der jungen Gemeinde aus den Oberschulen entfernten Schüler sofort wieder zum Unterricht zuzulassen. Ebenso müssen Entlassungen von Lehrern, die aus dem gleichen Grunde erfolgten, überprüft und rückgängig gemacht werden. Natürlich erwartet die Regierung, dass die Kirche nunmehr auch alles tun wird, damit zerstörende und zersetzende Kräfte nicht unter dem Deckmantel der Religion ihr Unwesen gegen die Deutsche Demokratische Republik treiben können. Das Kriegsbeil ist also nur unter Vorbehalt begraben. Dennoch können die Kirchen in mancher Beziehung aufatmen. Der Historiker Wolfgang Tischner. Man kann wieder Religionsunterricht in Schulen abhalten, man kann bestimmte Kirchenzeitungen wieder erscheinen lassen, die Staatsleistungen werden wieder aufgenommen, es gibt deutlich weniger Ärger bei so Sachen, die alle nicht in der obersten politischen Ebene spielen, wie etwa die Berechnung von Pflegesätzen für kirchliche Heime, die Wiederaufnahme von Pfarrerskindern auf erweiterte Oberschulen, die Wiederzulassung von Theologiestudenten. Also bei sehr vielen Nadelstichen gibt es eine Rückkehr zum Status quo ante. Auch die inhaftierten Gemeindeglieder und Pfarrer kommen auf freien Fuß. Im Falle von Johannes Hamel verfügt Stasi-Staatssekretär Mielke selbst ein handschriftlich knappes Entlassen. Was die Zusagen der SED wirklich wert sind, das erfahren die Kirchen in der DDR schon in den Monaten danach. Die Partei steht der Kirche genauso feindlich gegenüber wie zuvor. Einzig die Methoden sind subtiler geworden. Wolfgang Tischner. Die Maßnahme, mit der man es führt, ist eben im Prinzip die Bedrohung von jugendlichen Karriereplanungen über Zugriff wie Schulzugang, Abiturmöglichkeit und Studienplatz. Und das wird ganz systematisch ab 1954 mit der Einführung der Jugendweihe und der Sanktionierung der Nichtteilnahme an der Jugendweihe sehr viel geschickter und sehr viel, in Anführungszeichen, unblutiger durchgeführt. Und das ist dann für die Kirchen ganz ernsthaft gefährlich und das ist sehr wirksam. Der Kirchenkampf vom Frühjahr 1953 hatte sich als kontraproduktiv erwiesen. Mit den neuen, verfeinerten Methoden aber wird es der SED gelingen, die Kirche binnen 10 Jahren an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Religion wird zur Privatsache. Eine gewisse politische Bedeutung werden die Kirchen 1989 zwar noch einmal erlangen. Die Basis in der ostdeutschen Gesellschaft aber, die sie 1953 noch hatten, ist ihnen in den späten 50er Jahren auf lange Zeit vielleicht unwiederbringlich verloren gegangen. Das war Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell vor 50 Jahren. DDR-Christen unter Spionageverdacht. Der Kirchenkampf der SED. Eine Sendung von Michael Kuhlmann. Redaktion Markus Heumann. Morgen im Hintergrundpolitik. Ich leide nicht, ich lebe. Die deutsche Diskussion um Gentests am Embryo.